Herzlich willkommen beim Reset Podcast. Wenn du mehr Infos zu unserer Gemeinde Reset Berlin möchtest, besuche uns online unter www.reset-berlin.com. We spoke here about one year ago. Ungefähr vor einem Jahr haben wir hier auch schon mal gesprochen. Jim and Priscilla invited us to come back while we were here. Und Jim und Priscilla haben uns eingeladen, dass wir zurückkommen, als wir hier waren. That's always a good sign when you get asked back. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man gefragt wird, dass man zurückkommen kann. It's very encouraging. Das ist ein sehr ermutigendes Zeichen. Both Rebecca and I will be sharing this morning. Rebecca und ich, wir werden beide heute sprechen. And we're here to talk about the ministry and the power of the Holy Spirit. Wir sind hier, um über den Dienst und die Kraft des Heiligen Geistes zu sprechen. And I noticed while we were worshiping, als wir angebetet haben, habe ich gemerkt, that there's a real deep hunger here. Dass es einen tiefen Hunger hier gibt. And I really believe that you want the Holy Spirit to be moving through you. Und ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist sich durch euch bewegen möchte. And the message that we want to bring, und die Botschaft, die wir heute bringen wollen, is that a community that is empowered by the Holy Spirit. Dass eine Gemeinschaft, die ermächtigt wird durch den Heiligen Geist, will bring lasting change to the community around about it. Dass sie fortwährende Veränderung in die Gemeinschaft hineinbringen wird. And it doesn't really matter the odds that we are up against. Es hat wirklich keinen Einfluss, die Widerstände, vor denen wir stehen, haben wirklich keinen Einfluss. That God will do what he will do. Gott wird einfach tun, was er tun wird. About 6 weeks ago, Rebecca and I had the privilege. Ungefähr vor 6 Wochen hatten Rebecca und ich das Vorrecht, of doing a leadership conference in Cuba. Eine Leiterschaftskonferenz in Kuba zu halten. And in Cuba, you're not allowed to be a Christian. Und in Kuba, da darfst du kein Christ sein. And so it was quite an interesting experience for us. Das war eine sehr interessante Erfahrung für uns. And we weren't sure what to expect. Und wir waren nicht sicher, was wir erwarten würden. But what we discovered there, aber was wir dort entdeckt haben, was a church that had planted 1,000 churches. Eine Gemeinde, die 1,000 Gemeinden gepflanzt hat. Every year for the last 16 years. Jedes Jahr, die letzten 16 Jahre lang. And there's nothing that can stop that. Und es gibt nichts, was das aufhalten kann. And if you see changes happening in Cuba over the next little while, wenn du Veränderungen in Kuba siehst in der nächsten Zeit, the politicians can take the credit. Die Politiker können den Ruhm dafür nehmen. But what's really happening there, aber was dort wirklich geschieht, is a groundswell of Christianity. Ist ein Erwachsen des Christentums vom Boden aus. And they're very excited. Und sie sind sehr aufgeregt. And the power of the Holy Spirit there, und die Kraft des Heiligen Geistes dort, is just right on the surface. Ist genau dort an der Oberfläche. It's just quite exciting. Es ist sehr aufregend. And so we were encouraged. Wir wurden ermutigt. Because we need the Holy Spirit to move in Canada. Denn wir brauchen den Heiligen Geist, dass er sich auch in Kanada bewegt. And you need the Holy Spirit to move here in Berlin. Und ihr braucht den Heiligen Geist, dass er sich hier in Berlin bewegt. And so we really saw something that was genuine. Wir haben also wirklich etwas Echtes gesehen. We heard stories. Wir haben Geschichten gehört. Where leaders would just go into a community. Wo Leiter in eine Gemeinschaft gingen. And they would share the gospel. Und sie würden die gute Nachricht mitteilen. And all of a sudden there's like 15 families. Und plötzlich waren dort 15 Familien. That come to Christ. Die sich zu Jesus bekennen, die then zu Jesus kommen. Then what do we do with these people? Was tun wir also mit diesen Leuten? They just don't have enough pastors and leaders. Sie haben einfach nicht genug Pastoren und nicht genug Leiter. And so we were sharing about leadership development and how to raise the next generation of leaders. Also haben wir über Leiterschaftsentwicklung gesprochen und wie man die nächste Generation von Leitern auferweckt. And that's what I see happening in a fellowship like this. Und ich sehe, dass so etwas geschieht in einer Gemeinschaft wie dieser. How many people are under 30 years old? Wie viele von euch sind unter 30 Jahre alt? Man, I feel old. You are the next generation. Ihr seid die nächste Generation. And those of us who are getting old. Und diejenigen von uns, die alt werden. We have a responsibility to you. Wir haben eine Verantwortung vor euch. There's something we need to impart to you. Es gibt etwas, was wir in euch hineinpflanzen müssen. But that will only be meaningful. Aber das wird nur bedeutungsvoll sein. If you guys that are in your 20s to 30. Wenn ihr in euren 20er in dem Alter zwischen 20 und 30 seid. If you understand that you need to impart that to everybody who's 5 years old and up or from birth and up. Wenn ihr dann versteht, dass jeder, der fünf Jahre alt, von der Geburt bis fünf Jahre alt ist, auch dieses eingepflanzt kriegen muss. Because leadership in the church needs to be perpetuated. Denn Leiterschaft in der Kirche muss weitergereicht werden. But we need to do it right. Aber wir müssen das richtig tun. About a couple of years ago, vor ein paar Jahren, British theologian Michael Green, hat ein britischer Theologe Michael Green, he wrote an interesting book called 30 Years That Changed the World. Er hat ein interessantes Buch geschrieben, das heißt 30 Jahre, die die Welt verändert haben. And it's a commentary on the book of Acts. Und es ist ein Kommentar für das Buch der Apostelgeschichte. And the book of Acts covers a period of roughly 30 to 34 years. Die Apostelgeschichte, die deckt eine Zeit von ungefähr 30, 35 Jahren ab. But the events of that book. Aber die Dinge, die dort geschehen sind in dem Buch. Changed the course of the world. Haben den Weg der Welt verändert. And that's what God wants to do through the church today. Und das möchte Gott auch tun durch die Gemeinde heute. The key to understanding why things changed. Der Schlüssel, dass man versteht, warum sich Dinge verändern. Is rooted in the promise that Jesus gave. Hat seine Wurzel in einem Versprechen, das Jesus gegeben hat. In chapter 1 verse 5 of Acts. Im Kapitel 1 Vers 5 in der Apostelgeschichte. Jesus promised his disciples that he would fill them with the Holy Spirit. Versprach Jesus seinen Jüngern, dass er sie mit dem Heiligen Geist erfüllen wird. In a chapter later in verse 4 of chapter 2. Und ein Kapitel später in Vers 4 Kapitel 2. He fulfilled that promise. Hat er dieses Versprechen erfüllt. But in between there go ahead. Aber dazwischen he said some very interesting things. Hat er ein paar sehr interessante Dinge erzählt. And in Acts chapter 1 verse 8. In Apostelgeschichte Kapitel 1 Vers 8. He said that you would receive power. Dort steht, ihr werdet Kraft empfangen. When the Holy Spirit comes on you. Wenn der Heilige Geist über euch kommt. And you will be witnesses. Und ihr werdet Zeugen sein. And so there's three things that I want you to take from that verse, from verse 8. Also ich möchte, dass ihr drei Dinge aus diesem Vers 8 mitnehmt. As a believer, als Gläubiger, you will receive power. Werdet ihr Kraft empfangen, when the Holy Spirit comes on you. Wenn der Heilige Geist über euch kommt. So that's the first point, you will receive power. Das ist der erste Punkt, ihr werdet Kraft empfangen. The source of that power, die Quelle dieser Kraft, is the Holy Spirit, ist der Heilige Geist. And Jesus promised that he would send that Spirit. Und Jesus hat versprochen, dass er diesen Geist senden wird. And so it's important to understand where the source of that power lies. Es ist also wichtig zu verstehen, wo die Quelle dieser Kraft liegt. The source of that power isn't in how gifted you are, how good you are. Die Quelle der Kraft liegt nicht darin, wie talentiert du bist, wie gut du bist. But it's more in how submitted you are. Sondern eher, wie sehr du dich unterordnest. Because the power is of the Holy Spirit. Wegen der Kraft des Heiligen Geistes. But he just didn't leave it at that. Aber er hat es nicht dabei belassen. In that verse he also says what the purpose of that power is. In diesem Vers sagt er auch, was der Sinn dieser Kraft ist. And the purpose of being filled with power from the Holy Spirit. Der Sinn, dass man von Kraft erfüllt wird vom Heiligen Geist. Is that we would be witnesses. Dass wir Zeugen sein werden. The whole purpose of this power. Der ganze Sinn und Zweck dieser Kraft. Is to change the world around us. Ist die Welt um uns herum zu verändern. It's not just about us. Es geht nicht nur um uns. But it's what happens through the church. Sondern es geht darum, was durch die Gemeinde geschieht. The rest of the book of Acts. Der Rest der Apostelgeschichten. Is really about the story of how that worked. Geht darum, wie das alles funktioniert hat. And on the day of Pentecost. Und am Pfingsttag. Peter under the power of the Holy Spirit. War Petrus unter der Kraft des Heiligen Geistes. He stands up and he preaches. Er steht auf und er predigt. And anybody know what he preached about? Und wisst ihr, worüber er gepredigt hat? Any guesses? Weiß das jemand? Yeah. He preached about Jesus. Er hat über Jesus gepredigt. And if you're a theologian, wenn du ein Theologe bist, at this point you get all excited. Dann wirst du hier ganz aufgeregt. Because Peter gave the first Christological creed of the church. Weil Petrus hat das erste Glaubensbekenntnis der christlichen Gemeinde gesagt. And of course theologians are all about creeds. Theologen geht es immer um Bekenntnisse. But he talks about Jesus. Aber er spricht über Jesus. And that's his focus. Und das ist sein Fokus. In chapter 3, in Kapitel 3, Peter and John, Petrus und Johannes, are walking to the temple to pray. Gehen zum Tempel, um zu beten. And we see the power of healing happen. Und wir sehen, dass die Kraft der Heilung geschieht. And they encounter a lame man. Und sie treffen einen gelähmten Mann. And he becomes healed. Und er wird geheilt. Under the power of the Holy Spirit. Unter der Kraft des Heiligen Geistes. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. A man is physically healed. Ein Mensch wurde physisch geheilt. That's the power of the Holy Spirit. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. That can happen here. Das kann hier geschehen. In chapter 5. In Kapitel 5. They just talk about many signs and wonders. Sprechen sie über viele Zeichen und Wunder. And so there's all this stuff going on. Und dann passieren all diese Dinge. A community of people who are empowered by the Holy Spirit. Eine Gemeinschaft von Leuten, die von dem Heiligen Geist bemächtigt werden. They're prophesying. Sie prophezeien. They're having words of wisdom. Sie haben Worte der Weisheit. Of knowledge and understanding. Worte des Wissens und des Verständnisses. People being physically healed. Menschen, die werden körperlich geheilt. The demonic being delivered. Dämonische werden geheilt. Wherever this community went, und wo immer diese Gemeinschaft hingegangen ist, you saw the ministry of the Holy Spirit. Hat man den Dienst des Heiligen Geistes gesehen. How many want that? Wie viele von euch wollen das? Okay, we're gonna look at how that can happen, but we need to bring some sense to it. Wir werden sehen, wie das geschehen könnte, aber wir müssen erst ein bisschen Sinn da reinbringen. There was a church in Corinth. Es gab eine Gemeinde im Korinth. That were really into the gifts of the Holy Spirit. Sie waren wirklich beschäftigt mit dem Gaben des Heiligen Geistes. But when you study what Paul had to write to those people. Aber wenn ihr studiert, was Paulus diesen Menschen schreiben musste. It's discouraging. Dann ist das entmutigend. Because as much as they were into the gifts. Denn so sehr wie sie sich mit den Gaben beschäftigt haben. They were one of the more immature churches. Waren sie eher eine unreife Gemeinde. And that really bugs me. Und das trifft mich wirklich. Das stört mich wirklich. So I want to just we're going to address what that was all about in a little bit. Wir werden gleich erzählen, worum es da ging. One of the things that Paul said to the Corinthian church. Eine Sache, die Paulus der Korinther Gemeinde gesagt hat. In the 14th chapter in the 12th verse. Im 14. Kapitel im 12. Vers. He says, since you are eager for the manifestation of the Spirit. Weil ihr die Manifestation des Geistes sehen wollt. Strive to excel in building up the church. Versucht die Gemeinde aufzubauen. So he's saying it's good to strive for the gifts of the Holy Spirit. Er sagt also, es ist gut, nach den Gaben des Heiligen Geistes zu streben. And all of us need to have a hunger for the Spirit to move through us. Jeder von uns braucht einen Hunger, dass der Heilige Geist durch uns kommt. But we need to keep it in check. Aber wir müssen das kontrollieren. When Paul wrote to the Galatians, als Paulus den Galatern geschrieben hat, in chapter 5 he talked about the fruit of the Spirit. In Kapitel 5 hat er über die Früchte des Geistes gesprochen. And what I often find, und was ich oft sehe, is that there's the group that emphasizes the gifts of the Holy Spirit. Es gibt die Gruppe, die konzentriert sich auf die Gaben des Heiligen Geistes. And the group that emphasizes the fruit of the Holy Spirit. Und es gibt eine Gruppe, die konzentriert sich auf die Früchte des Heiligen Geistes. And the people that emphasize the gifts, und die Menschen, die sich auf die Gaben konzentrieren, they think that the fruit people are just afraid of what might happen. Die denken einfach nur, die Leute, die sich auf die Früchte konzentrieren, haben einfach nur Angst vor dem, was geschehen kann. And the fruit people, und die Leute, die sich auf die Früchte konzentrieren, they think the gifts people are nuts. Die denken, die Leute, die sich auf die Gaben konzentrieren, sind verrückt. What's important to understand about this? Was wichtig ist, zu verstehen in diesem Zusammenhang. Is that the same Spirit is the author of the fruit and the gifts? Derselbe Geist ist der Autor der Früchte und der Gaben. Both the fruit of the Spirit, beides, die Früchte des Heiligen Geistes, which deals with our character, welche von unserem Charakter handeln, our attitudes, unserem Verhalten, how we love one another, so wie wir einander lieben, how we act toward one another, wie wir uns verhalten gegenüber anderen. The fruit of the Spirit is the context for the gifts. Die Früchte des Heiligen Geistes sind der Kontext für die Gaben. The fruit and the gifts are not competing ideas. Die Früchte und die Gaben, das sind keine Ideen, die in Konkurrenz miteinander stehen. They are complementary ideas. Sie gehören zusammen. Sie ergänzen sich. Is that okay? Yeah, good. And I really want to emphasize. Und ich möchte wirklich bekräftigen, that the fruit of the Spirit, dass die Früchte des Geistes, is what brings credibility. Sie bringen Glaubwürdigkeit. Danke. Got a good team over here. Yeah. That's good. The fruit of the Spirit is what brings credibility to the ministry of the church. Die Früchte des Geistes bringen Glaubwürdigkeit für das Werk des Heiligen Geistes. But the ministry of the church, aber der Dienst der Gemeinde, needs to be characterized by the supernatural. Muss charakterisiert werden durch das Übernatürliche. We should not be able to explain everything that goes on. Wir sollten nicht fähig dazu sein, alles zu erklären, was passiert. Because then it's just us. Weil dann geht es einfach nur um uns. But there always will be an aspect of our ministry. Es wird immer einen Aspekt unseres Dienstes geben. That we look back and we go, how did that happen? Wo wir uns zurückdrehen und sagen, wie ist das geschehen? Where did that come from? Woher ist das gekommen? Right. I mean, I'm hoping that you look back at the last 5 years of your life. Ich hoffe, dass ihr zurückschaut auf die letzten 5 Jahre eures Lebens. And you say, I could never have planned that. Und ihr sagt, ich hätte das niemals planen können. Because God is always moving and bringing surprises into your life. Denn Gott bewegt sich immer und bringt Überraschungen in dein Leben. And that's great. Und das ist großartig. That means God is doing it. Das bedeutet, Gott tut etwas. But if we can explain every part of what we do. Aber wenn wir alles erklären könnten von dem, was wir tun. Then we're really eliminating something of the move of God in our heart. Dann entfernen wir etwas von der Bewegung Gottes aus unserem Herzen. So the fruit of the Spirit, the character, die Frucht des Geistes, also der Charakter, is the context for the gifts of the Holy Spirit. Ist der Kontext für die Gaben des Heiligen Geistes. And I would really love to see in this church. Und ich würde wirklich gerne in dieser Gemeinde sehen. And in every church that we get to go to. Und in jeder Gemeinde, zu der wir gehen. That the supernatural is taking place. Dass das Übernatürliche stattfindet. But in a context of love. Aber in einem Kontext der Liebe. Of wisdom. Der Weisheit, of good attitude, des guten Verhaltens. Because if you just emphasize the gifts, denn wenn man sich nur auf die Gaben konzentriert, the ministry gets wacky. Dann wird der Is there a German word for wacky? Weird? Dann wird der Dienst komisch. But if we just emphasize the character building, aber wenn wir nur auf das Charakterbauen uns auf das Charakterbauen konzentrieren, which is extremely important to emphasize, was sehr wichtig ist, dass wir uns darauf konzentrieren. But we eliminate the power of the Holy Spirit. Aber wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes einfach wegradieren, then we'll have a really nice church. Dann werden wir eine wirklich nette Gemeinde haben. But it could get a little boring at times. Aber dann wird es manchmal vielleicht etwas langweilig. But we want a church that is just a little unpredictable. Wir wollen einfach eine Gemeinde, die etwas unvorhersehbar ist. Are we okay with that? Ist das in Ordnung? Good. In a moment Rebecca's going to come. Gleich wird Rebecca kommen. Because and she's going to look at John 13. Und sie wird sich Johannes Kapitel 13 anschauen. And she's going to talk about how Jesus modeled the way. Und sie wird darüber sprechen, wie Jesus den Weg modelliert hat. And how Jesus shows us the heart of ministry. Und wie Jesus uns das Herz des Dienstes zeigt. Because I really believe. Denn ich glaube wirklich, that whatever is happening here in this city, was auch immer hier in dieser Stadt geschieht, that a spirit-empowered community, dass der Geist die Gemeinschaft ermächtigt, a spirit-shaped community, der Geist hat die Gemeinschaft geformt, will bring about change, er wird Veränderung bringen, that nobody here can predict, welchen niemand von uns hier vorhersehen kann, but it will happen, aber es wird geschehen. This is where we tag. Okay. Thank you. The gifts of the Spirit. Die Gaben des Geistes. need to be lived out every day in our work, in our school, in our home. Müssen jeden Tag ausgelebt werden auf der Arbeit, in der Schule und zu Hause. It's not just for demonstration in the church. Es ist nicht nur einfach zur Demonstration gedacht in der Gemeinde. We live it out every day. Wir leben es jeden Tag aus. In the relationships with people that we meet. In der Beziehung zu den Menschen, die wir treffen. We live it out every day in the people that we live with. Wir leben das jeden Tag aus mit den Leuten, mit denen wir zusammen leben. And Jesus demonstrated that in John 13. Und Jesus hat das in Johannes Kapitel 13 gezeigt. We teach a lot to leaders. Wir lehren Leiter sehr viel. And my prejudice is that each and every one of you are leaders. Und mein Vorurteil ist, dass jeder einzelne von euch ein Leiter ist. So when I talk about leadership and mentoring or leadership development, I'm talking about each one of you. Wenn ich also über Leiterschaft oder Leiterschaftsentwicklung oder Mentoring spreche, dann rede ich zu jedem einzelnen von euch. Because there are people in your circle of influence that will only be touched by you. Denn es gibt Menschen in deinem Einflussbereich, die nur von dir berührt werden können. I will never meet most of your friends and family. Ich werde die meisten von euren Freunden und eurer Familie niemals treffen. And you'll never get to go where I go. Und ihr werdet wahrscheinlich niemals dorthin kommen, wo ich bin. God's plan is to empower each and every one of the believers in Jesus Christ. Gottes Plan ist, dass er jeden einzelnen der Nachfolger von Jesus Christus bemächtigt. He empowers us with his Holy Spirit. Dass er uns bemächtigt mit seinem durch seinen Heiligen Geist. So each and every one of us can be witnesses. Dass jeder einzelne von uns ein Zeuge sein kann. And he fills you with the ability to have words of wisdom and knowledge to pray for the sick and see them healed. Und erfüllt euch erfüllt euch damit, dass ihr für die Kranken beten könnt, dass sie geheilt werden. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Und die Früchte des Geistes sind Liebe, Friede, Freude. So that's the context in which we operate. Das ist also der Kontext, in dem wir uns bewegen. Jesus had a final teaching moment before he went to the cross. Jesus hatte einen letzten Moment, wo er gelehrt hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist. And if the 3 years of his ministry led up to this moment where he knew he was going to have to die and be resurrected. Und wenn diese 3 Jahre des Dienstes dazu geführt haben, zu diesem Punkt geführt haben, wo er wusste, er wird jetzt sterben und wird dann wieder auferstehen. This is his last teaching moment with his disciples. Das war dann sein letzter Moment, wo er seine Jünger etwas lehren konnte. And you would think as a leader trying to develop other leaders, which is what Jesus wanted to do. Und du denkst als Leiter, der andere Leiter entwickeln möchte und man denkt, dass Jesus das ist, das war. He would want this to be the most important lesson that they could learn. Dass er wollte, dass dies die wichtigste Lektion war, die seine Jünger lernen konnten. If you miss everything else, you better get this one. Wenn du alles andere verpasst hast, dann solltest du das wirklich mitnehmen. And so we come to John 13. Also kommen wir zu Johannes Kapitel 13. It's just before the Passover feast, which is when Jesus died. Vor dem Passamahl, wonach Jesus dann gestorben ist. And I'll read the first 17 verses. Und ich werde die ersten 17 Verse lesen. Just before the Passover feast, Jesus knew that his time had come to depart from this world to the Father. Are we okay? Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, having loved his own who were in the world, he now loved them to the very end. Da er die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. The evening meal was in progress, and the devil had already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, that he should betray Jesus. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte. Because Jesus knew that the Father had handed all things over to him and that he had come from God and he was going back to God. Steht Jesus wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. He got up from the meal, removed his outer clothes, took a towel, tied it around himself. He poured water into the wash basin and began to wash the disciples' feet and to dry them with the towel he had wrapped around himself. Stand er von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen, um mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit welchem er umgürtet war. Then he came to Simon Peter, and Peter said to him, Lord, are you going to wash my feet? Er kam nun zu Simon Petrus, und er spricht zu ihm, Herr, du wäschest meine Füße. Jesus replied, you do not understand what I'm doing now, but you will understand after these things. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach verstehen. Peter said to him, you'll never wash my feet. Jesus replied, if I do not wash you, you have no share with me. Petrus spricht zu ihm, du sollst nimmermehr meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil von mir. Simon Peter said to him, Lord, wash not only my feet, but also my hands and my head. And Jesus replied, the one who's bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. And you disciples, Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. You disciples are clean, but not every one of you, for Jesus knew the one who is going to betray him. For this reason, he said, not every one of you is clean. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. So when Jesus had washed their feet and put his outer clothing back on, he took his place at the table again and said to them, do you understand what I've done for you? You call me teacher and Lord and do so correctly, for that is what I am. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wiederum zum Tische und sprach zu ihnen, wisset ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißet mich Lehrer und Herr, und ihr saget recht, denn ich bin es. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you too ought to wash one another's feet. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. For I've given you an example, you should do just as I have done for you. I tell you the truth. The slave is not greater than his master, nor is the one who sent as a messenger greater than the one who sent them. If you understand these things, you'll be blessed if you do them. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, auf das gleich wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisset, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. There's just a few points I want to bring out about this passage. Nur ein paar Punkte, die ich über diese Passage sagen möchte. In verse 1. In Vers 1. It says Jesus having loved his own who were in the world, he now loved them to the very end. Steht Jesus die Yeah. He loved his disciples to the very end. Er hat seine Jünger bis zum Ende geliebt. Dankeschön. Yeah. And the context from which he began his last moments with his disciples focused on love. Und der Kontext, als er die letzten Momente mit seinen Jüngern zusammen verbracht hat, hat sich konzentriert auf Liebe. I'm showing you that I love you. Ich zeige euch, dass ich euch liebe. And he demonstrated it to the very end. Und er hat das bis zum Ende gezeigt. Jesus knew he could do that kind of love with his disciples because he knew who he was. Jesus wusste, er kann diese Art von Liebe seinen Jüngern zeigen, weil er wusste, wer er war. And the first thing that God will do for each of us as his followers is to help us to know who we are. Das erste, wozu Gott uns helfen wird als seine Nachfolger, ist zu zeigen, dass er uns zeigt, wer wir sind. Because the first point of following Jesus is an act of surrender. Denn der erste Punkt, das erste, was man tun muss, um Jesus zu folgen, ist eine Tat des Aufgebens. Your life is no longer your own. Dein Leben gehört nicht mehr dir selbst. You belong to Jesus. Du gehörst zu Jesus. He has claimed you as his own child. Er hat dich gereinigt als sein eigenes Kind. He's called you. Er hat dich gerufen. He's chosen you. Er hat dich auserwählt. And he's given you a task and a purpose. Und er hat dir einen Sinn gegeben für dein Leben. And it says in verse 2, Jesus knew. Verse 3. Und in Vers 3 steht, Jesus wusste. Jesus knew that the Father had handed all things over to him. Dass der Vater ihm alles in seine Hände gelegt hat. That he had come from God. Dass er von Gott gekommen ist. And he was going back to God. Und dass er zurück zu Gott gehen wird. And the same is true for us as Jesus' disciples. Und dasselbe ist auch wahr für uns als Jesu Jünger. We know that we are called by Jesus. Wir wissen, dass wir von Jesus gerufen wurden. That God created us and gave us a purpose. Dass Gott uns geschaffen hat und uns einen Sinn gegeben hat. And one day we're going to see Jesus face to face. Und eines Tages werden wir vor Jesus stehen. Our identity as a child of God has to be very clear. Unsere Identität als Kind Gottes muss sehr klar sein. And it's from that point that the Holy Spirit comes and empowers us. Und von diesem Punkt aus kommt der Heilige Geist zu uns und bemächtigt uns. And then we can begin to do acts of caring. Und dann können wir Taten der dann können wir uns um Menschen kümmern. And that's what Jesus did. Und das hat Jesus auch getan. The next thing he did in verse 14 or verse 4. Das nächste, was er in Vers 4 getan hat. And 5, it talks about all these action words. Jesus got up. Und in Vers 5, dort steht alles über Taten. Removed his clothes, took a towel. Er ist aufgestanden, hat seine hat ein Tuch genommen. Tied around himself. Poured water. Hat es um sich selbst gebunden, hat Wasser ausgegossen. And began to wash and dry the disciples' feet. Und hat angefangen, die Füße der Jünger zu waschen und zu trocknen. He began to act after he knew who he was. Nachdem er wusste, wer er war, hat er getan. Sometimes we do acts of love for different reasons. Manchmal versuchen wir Taten der Liebe aus verschiedenen Gründen zu tun. Maybe we feel guilty. Vielleicht fühlen wir uns schuldig. And so we're trying to make our heart feel better. Deswegen versuchen wir unser Herz besser fühlen zu lassen. So we do nice things for people so that we can feel better. Und dann tun wir Leuten nette Dinge, damit wir uns besser fühlen. This isn't really love. Das ist nicht wirklich Liebe. This is loving ourselves. Das ist Selbstliebe. It's taking care of our guilt and our shame. Wir kümmern uns um unsere Schuld. But it's not really loving people. Aber es geht dabei nicht wirklich darum, andere Menschen zu lieben. And God's plan is to fill us up with his love. Und Gottes Plan ist, dass er uns erfüllt mit seiner Liebe. So that's what Jesus was talking about in this interaction between him and Peter. Darüber hat Jesus gesprochen in dieser Aktion zwischen Jesus und Petrus. Peter didn't want Jesus to wash his feet. Petrus wollte nicht, dass Jesus seine Füße wäscht. No, you're my teacher, my master, my Lord. You can't wash my feet. Nein, du bist mein Lehrer, mein Meister, mein Herr. Du kannst meine Füße nicht waschen. And Jesus said, if you don't let me fill you up with my love for you, you'll have nothing to give to anyone else. Und Jesus sagte, wenn du mich nicht erfüllen lässt von meiner Liebe, dann wirst du nichts haben, was du anderen Menschen geben kannst. So our acts of love for others come because we've received the love of Jesus in our own hearts. Also wir tun Taten der Liebe, weil wir die Liebe Jesu in unserem Herzen aufgenommen haben. We've allowed him to fill us up with his love. Wir haben ihn erlaubt, dass er uns erfüllt mit seiner Liebe. And his love now can just pour out of us to other people. Und nun kann seine Liebe ausschütten auf andere Menschen durch uns. We're not loving other people because we need to feel better about ourselves. Wir lieben nicht andere Menschen, damit wir uns besser fühlen über uns selbst. Because we've been filled with the love of God already. Denn wir wurden schon mit der Liebe Gottes erfüllt. We can love other people because Jesus loves them through us. Wir können andere Menschen lieben, weil Jesus sie durch uns liebt. The next point I want to talk about is this bit about Judas Iscariot. Der nächste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist der Punkt über Judas Iskariot. And it makes the point that not all of the people in the room were clean. Und dort steht, dass nicht alle in dem Raum rein waren. Judas had already planned to betray Jesus at this point. Judas hatte zu diesem Zeitpunkt schon geplant, Jesus zu verraten. And Jesus washed Judas's feet. Und Jesus hat Judas Füße gewaschen. I never really thought about that very much before. Vorher habe ich wirklich niemals so sehr darüber nachgedacht. But there was a word earlier during the worship time about people whose hearts might have been hurt. Aber vorher in der zur Lobpreiszeit gab es ein Wort darüber, dass vielleicht das Herz von Menschen verletzt wurde. And sometimes in loving others our hearts get hurt. Manchmal, indem wir andere lieben, wird unser Herz verletzt. Sometimes the people that you pour your life into betray you. Manchmal betrügen dich die Leute, denen man sein Leben offenbart oder in die man sein Leben ausschüttet. And it can even happen in Christians. Das kann auch zwischen Christen geschehen. And it's very disappointing. Und das ist sehr enttäuschend. And it makes you want to not ever do anything with the church again. Und danach möchte man nichts mehr mit der Gemeinde zu tun haben. Or with Christians. Oder mit Christen. Jesus I love, but the church, no. Ich liebe Jesus, aber die Gemeinde, nee. And some people have carried that hurt. Und manche Menschen tragen diese Verletzung mit sich. But it's so interesting to me that Jesus washed Judas's feet. Aber ich finde es so interessant, dass Jesus Judas Füße gewaschen hat. He didn't discriminate. Er hat ihn nicht diskriminiert. He didn't choose just to love those that he knew was going to love him back. Er hat nicht nur diejenigen geliebt, wo er wusste, dass sie ihn zurücklieben werden. He loved everyone. Er hat jeden geliebt. To the very end. Bis zum Ende. The last point. Der letzte Punkt. You don't have to lose your position or status when you love and serve other people. Du musst deine Position und deinen Status nicht verlieren, wenn du andere Menschen liebst. Some people are afraid to serve others because, well, that's beneath me. Manche Menschen haben Angst davor, anderen zu dienen, weil die sagen, das ist unter meiner Würde. I started out down there teaching the children in Sunday school. Ich habe angefangen, die kleinen Kinder in der Sonntagsschule zu lehren. But I do other things now, and you know, or cleaning, you know, or doing the coffee bar. Well, you know. Aber jetzt tue ich andere Sachen, weißt du, und auch putzen und hinter der Kaffeebar stehen, das ist ja unter meinem Status. Or at work. Oder auf der Arbeit. You know, I used to help other people clean up or pick up after them, but I'm not going to wash the coffee cups at the lunchroom. Früher habe ich den Leuten geholfen, Dinge aufzuheben und ein bisschen zu putzen, aber jetzt wische ich doch nicht mehr die Tassen der Arbeitskollegen ab. I just don't have time for that anymore. I've got important things to do. Ich habe keine Zeit mehr für solche Dinge. Ich habe jetzt wichtige Dinge, die ich tun muss. And if anyone had important things to do, it would be Jesus in this moment. Und wenn irgendjemand wichtige Dinge zu tun hätte, dann wäre das Jesus gewesen zu diesem Zeitpunkt. And he took the time to wash the dirt and the grime off of the feet of his disciples. Aber er hat sich die Zeit genommen, den Schmutz von den Füßen der Jünger abzuwischen. He said, "You call me teacher and Lord, and I am." Er sagte mir, ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ich bin das. If I can wash your feet, then you need to do this for each other. Wenn ich eure Füße waschen kann, dann müsst ihr das auch einander tun. And he said he did this as an example for us. Und er sagte, er tat das als Beispiel für uns. And the last section here, the last two verses, he says, "The follower is not greater than." The master. Und in den letzten beiden Versen hat er gesagt, der Nachfolger ist nicht größer als sein Meister. Nor is the one who sent as a messenger greater than the one who sent him. Auch ist derjenige, der den Botschafter, der von einem Botschafter geschickt wurde, eine Botschaft zu übermitteln, nicht größer als der ihn geschickt hat. And Doug talked about how we have been filled with the Holy Spirit to be messengers. Dort steht, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt worden sind, um Botschafter zu sein. So the purpose of our being filled with the Spirit is to reflect and remind people it is all about Jesus. Der Sinn, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, ist, dass wir reflektieren und zeigen, dass es den anderen Menschen zeigen, dass es um den Heiligen Geist geht. We bring glory to his name. Wir bringen seinem Namen Ehre. And you don't have to do that always with words. Man muss das nicht immer mit Worten tun. You do that with your life. Man tut das mit dem ganzen Leben. With how you serve one another. Dadurch, wie man einander dient. With how you love one another. Dadurch, wie man einander liebt. And with how you love the people with whom you're in contact every day. Und wie du die Menschen liebst, mit denen du jeden Tag in Kontakt stehst. The people that you live with. Die Menschen, mit denen du lebst. And work with and go to school with. Mit denen du arbeitest oder zur Schule gehst. I want to take a few moments before we do the next part and pray for you. Ich möchte ein paar Momente nehmen, bevor wir zum nächsten Teil übergehen und für euch beten. There's three prayers, three kinds of people that I want to pray for today. Es gibt drei Arten von Menschen, für die ich heute beten möchte. I want to pray for those who may struggle in knowing who you are. Ich möchte für diejenigen beten, die damit kämpfen, zu wissen, wer sie selber sind. You can't really say for sure that I am from God and I'm going back to see Jesus face to face. Du kannst vielleicht wirklich nicht mit Sicherheit sagen, dass ich von Gott komme und wieder zu ihm zurückgehe und eines Tages Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werde. You might not be sure of your identity. Vielleicht bist du dir nicht sicher über deine eigene Identität. You might be sitting there thinking, everybody else might have a purpose, but I don't know what my purpose is. Vielleicht sitzt du hier und denkst, jeder andere hat einen Sinn für in seinem Leben, aber ich habe keinen wirklichen Sinn in meinem Leben. And I really am not sure that God can use me. Und ich bin wirklich nicht sicher, dass Gott mich benutzen kann. Maybe he can use others, the leaders and other people, but I'm not sure he can use me. Vielleicht kann er andere Menschen benutzen, die Leiter oder andere Leute, aber mich bestimmt nicht. And I want to pray for you today. Ich möchte für euch heute beten. The other person I'm going to pray for. Die andere Gruppe von Menschen, für die ich beten möchte. Are the people who have been hurt in their heart. Die Menschen, die im Herzen verletzt wurden. Because you've loved and somebody hurt you. Denn du hast geliebt und jemand hat dich verletzt. And maybe they did it intentionally and maybe they didn't know they were hurting you. Vielleicht but you've been hurt. Vielleicht haben sie es absichtlich getan, vielleicht haben sie es aber auch unabsichtlich getan, dich zu verletzen. And you're afraid to love again. Und du hast Angst, wieder andere Menschen zu lieben. So I want to pray that God will help you. Ich möchte also beten, dass Gott euch helfen wird. To forgive. Zu vergeben. And to learn how to let him fill you up with his love. Und zu lernen, dass wie man ihn dich auffüllen lässt mit seiner Liebe. So you can love again. Dass du wieder lieben kannst. And the last prayer I want to pray is for you as a church. Und das letzte Gebet, das ich beten möchte, ist für euch als Gemeinde. That you will be the effective witnesses that God has called you to be. Dass ihr die effektiven Zeugen sein werdet, zu denen Gott euch berufen hat. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus, thank you for your incredible love. Hey Jesus, danke für deine unglaubliche Liebe. Thank you for the amazing grace. Danke für die unglaubliche Gnade. That you have shown each one of us. Die du jedem Einzelnen von uns gezeigt hast. And I know that everyone here today is here because somehow your life has already touched our life. Ich weiß, dass jeder Einzelne hier ist, weil er schon einmal berührt worden ist. But I'm also aware that today there might be people here who are still unsure. Aber es gibt vielleicht auch Menschen hier heute, die unsicher sind. They may not really know what their identity is in you. Vielleicht wissen sie noch nicht richtig, was ihre Identität in dir ist. They may not know for sure that they are your child. Vielleicht wissen sie noch nicht mit Sicherheit, dass sie dein Kind sind. They may not know for sure that you plan and have purposed every day of their life. Vielleicht sind sie sich noch nicht sicher, dass du einen Plan für ihr Leben hast und einen Sinn für jeden Tag in ihrem Leben. You want to fill them with your Holy Spirit. Du möchtest sie mit deinem Heiligen Geist erfüllen. And give them power beyond what they could imagine. Und ihnen Kraft geben über das hinaus, was sie sich vorstellen können. Not for themselves. Nicht für sich selbst. But to reach others. Sondern um andere Menschen zu erreichen. So that others can also know. Dass andere Menschen auch wissen. And so I pray, Lord Jesus, that you, by your Holy Spirit, would speak to these people. Also bitte ich dich, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist zu diesen Menschen jetzt sprichst. I don't know who they are. Ich weiß nicht, wer das ist. I know you know. Ich weiß, dass du das weißt. And I trust you, Lord. Und ich vertraue dir, Herr. By your Holy Spirit, durch deinen Heiligen Geist, dass du Menschen berührst jetzt. Lord, fill them with your love. Herr, füll sie mit deiner Liebe. Fill them with their assurance of who you are. Fülle sie mit Sicherheit, dass sie wissen, wer sie sind. Fill them with their assurance that you have purposed individuals to bring into their lives that no one else could touch. Erfüll sie mit der Sicherheit, dass es Menschen um sie herum gibt, die nur diese Person berühren können. And your plan is to love those people through them. Und dein Plan ist es, dass diese Menschen durch dich geliebt werden. Lord, I want to pray for those who've been hurt. Ich möchte für diejenigen beten, die verletzt wurden. Who've given of their love in their life. Die Liebe aus ihrem Leben gegeben haben. And they've been stepped on. Und auf denen herumgetreten wurde. And they've been damaged somewhere along the way. Und sie wurden verletzt auf dem Weg. Sometimes it was by people who intended to hurt them. Vielleicht manchmal durch Menschen, die sie absichtlich verletzen wollten. Sometimes it was just an accident or without intent, but they've still been hurt. Vielleicht auch nur durch einen Unfall ohne Absicht, aber sie wurden trotzdem verletzt. Lord, I am so thankful that you are a strong tower where we can run to. Ich bin so dankbar, dass du ein starker Turm bist, zu dem wir hinrennen können. You're a place of safety and refuge. Du bist ein Ort der Sicherheit und der Zuflucht. And in you we find healing for our soul. Und in dir finden wir Heilung für unsere Seele. You fix the broken parts of us. Du reparierst die zerbrochenen Teile in uns. You mend us supernaturally by the power of your spirit. Du heilst uns übernatürlich durch die Kraft deines Heiligen Geistes. And I pray today there would be healing for people's hearts. Und ich bitte dich heute, dass du die Herzen der Menschen heilen wirst. Lord, fill them with your love and give them the ability to love again. Herr, erfüll sie mit deiner Liebe und gib ihnen die Fähigkeit, wieder zu lieben. Help them forgive. Hilf ihnen zu vergeben. And help them receive forgiveness if they need to receive forgiveness. Und hilf ihnen, Vergebung zu empfangen, wenn sie Vergebung empfangen müssen. And fill them with your love so they can love again. Erfüll sie mit deiner Liebe, dass sie wieder lieben können. And Father, I pray that by your Holy Spirit you would fill each one with a purpose and an understanding that you have called them to be your witnesses. Und ich bitte dich, dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes jeden Einzelnen hier erfüllst, dass sie wissen, dass sie von dir berufen worden sind. Sometimes we do that with words. Manchmal tun wir das mit Worten. Most times we do that with our life. Meistens sind wir durch unser Leben Zeugen. With the way that we live. Durch die Art und Weise, wie wir leben. The way that we serve one another. Die Art und Weise, wie wir einander dienen. The way that we love one another. Die Art und Weise, wie wir einander lieben. And the way that we serve and love those with whom we come in contact every day. Und die Art und Weise, wie wir diejenigen lieben, mit denen wir jeden Tag in Kontakt stehen. Father, help this church to know that loving you and serving the world around us may be as simple as asking someone, how can I help you? Und Herr, lass die Menschen verstehen, dass zu lieben manchmal ganz so einfach sein kann, indem man einfach jemandem anbietet, ich kann dir helfen. Can I pray for you? Kann ich für dich beten? Is there something I can do for you? Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? And Lord, that you would fill them with your spirit, so you would give them words of wisdom and knowledge, so that they would know what to say and when to say it. Dass du sie mit deinem Geist erfüllst, dass du ihnen Worte der Weisheit und des Wissens gibst, dass sie wissen, was sie sagen müssen in bestimmten Situationen. That they would know when it is right for them just to lay a hand on someone and say, I'd like to pray for you about that. Dass sie wissen, wann es richtig ist, einfach nur die Hand auf jemanden zu legen und zu sagen, ich kann für dich beten. And that they too will see the power of your spirit heal broken hearts and broken lives. Und dass sie sehen werden durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie zerbrochene Herzen geheilt werden. That they would be able to see marriages restored. Dass sie sehen können, wie Ehen wiederhergestellt werden. And people who hate one another learn how to love and forgive each other. Und wie Menschen, die einander hassen, lernen, wie sie einander vergeben und einander lieben. They would see broken bodies repaired. Dass sie sehen werden, wie zerbrochene Körper wieder geheilt werden können. And most importantly, that they would see the name of Jesus lifted up wherever they go. Und am wichtigsten, dass sie sehen können, dass der Name Jesus erhöht wird, wo immer sie auch hingehen. Lord, I ask and I pray these things for the sake of your name, for your glory. Ich bitte dich und ich bete diese Dinge für deine Herrlichkeit. I thank you for the great example that you've given us of love. Ich danke dir für dieses großartige Beispiel der Liebe, das du uns gegeben hast. And the world will know that we're his disciples by how we love. Und die Welt wird sehen, dass wir deine Jünger sind durch die Art und Weise, wie wir lieben. Amen. Amen.